Hierauf zog die ganze Gemeinde der Israeliten aus der Wüste Sin stationenweise weiter gemäß dem Befehle Jahwes, dann lagerten sie sich in Raphidim. Es gab aber kein Wasser für das Volk zum Trinken. Da haderte das Volk mit Mose und verlangte, schaffe uns Wasser zum Trinken. Mose aber erwiderte ihnen, warum hadert ihr mit mir? Was versucht ihr Jahwe? Und das Volk litt da selbst Durst, daher murrte das Volk wieder Mose, indem sie sprachen, wozu hast du uns denn aus Ägypten fortgeführt? Etwa um uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst umkommen zu lassen? Da rief Mose Jahwe um Hilfe an, indem er sprach, was soll ich mit diesen Leuten anfangen? Nur wenig fehlt, so werden sie mich steinigen. Jahwe aber erwiderte Mose, gehe vor dem Volke voraus und nimm einige von den Vornehmen der Israeliten mit, auch deinen Stab, womit du in den Nil geschlagen hast, nimm zur Hand und geh. Dann will ich dort vor deinen Augen auf den Felsen am Horeb treten. Schlage dann auf den Felsen, so soll Wasser aus ihm hervorsprudeln, so dass die Leute zu trinken haben. Da wird Mose im Beisein der Vornehmen der Israeliten. Und er benannte die Städte Massa und Meriba, weil die Israeliten gehadert und Jahwe versucht hatten, indem sie fragten, ist Jahwe unter uns oder nicht? Hierauf rückten die Amalekiter heran, um die Israeliten in Raphidim zu bekämpfen. Da befahl Mose Josua, wähle uns Männer aus und zieh morgen aus, um den Amalekitern eine Schlacht zu liefern, ich aber werde auf dem Gipfel des Hügels stehen mit dem Stabe Gottes in der Hand. Und Josua sett, wie Mose ihm geboten hatte, und zog aus, den Amalekitern eine Schlacht zu liefern, Mose, Aaron und Hur aber stiegen auf den Gipfel des Hügels. Wenn nun Mose seine Arme erhob, so hatten die Israeliten die Oberhand, wenn er jedoch seine Arme sinken ließ, so hatten die Amalekiter die Oberhand. Als jedoch die Arme Moses ermüdeten, nahmen sie einen Stein und legten ihm den unter, da setzte er sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Arme, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite, da blieben seine Arme beständig ausgereckt bis zum Sonnenuntergang. Also brachte Josua den Amalekitern und ihrem Kriegsvolk eine blutige Niederlage bei. Hierauf befahl Jahwe Mose, schreibe dies zum Andenken in ein Buch und schärfe es Josua ein, ich will die Amalekiter bis auf den Namen gänzlich von der Erde verschwinden lassen. Da errichtete Mose einen Altar und benannte ihn, Jahwe ist mein Banner. Denn er sprach, Hand an das Banner Jahs.